Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Anlässlich des 200. Geburtstags des russischen Schriftstellers Fjodor M. Dostojewski, der 1821 geboren wurde, senden wir heute ein Stück, das nach den Motiven seiner Erzählung »Die fremde Dame« entstand. 1849 wurde Dostojewski wegen angeblich staatsfeindlicher Aktivität zum Tode verurteilt und dann zu 4 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien begnadigt. 1859 kehrte er nach St. Petersburg zurück und schrieb seine bekannten Romane, darunter neben Schuld und Sühne auch Die Brüder Karamasow und Der Idiot. Es ist wenig bekannt, dass Dostojewski, der Dichter, welcher Leiden und Tragik des alten Russland beschrieb, auch heitere Geschichten niederschrieb. Elemente, die in einigen Figuren seiner großen Romane angelegt erscheinen, gewinnen im heutigen Hörspiel ein Eigenleben. Es sind Gestalten, die an die Klassiker der russischen Groteske, an Gogol und Tschechow erinnern. Nach Motiven dieser Erzählungen hat Max Gundermann die Geschichte Iwan Schabrins geschrieben, eines Beamten, den nichts auf der Welt davon abhalten könnte, in unangenehmen Situationen den Kopf in den Sand zu stecken. Er wähnt sich glücklich verheiratet, folgt nichtsdestoweniger den Spuren seiner Frau, weil er eigentlich doch nicht an ihre Treue glaubt. Verwechslungen, Affären, Ausreden und seltsame Zufälle. Die fremde Dame. Nach Dostojewski nimmt uns mit auf eine rasante Odyssee durch das St. Petersburg des 19. Jahrhunderts. Rias Berlin bringt ein Hörspiel von Max Gundermann nach Motiven Dostojewskis, Die fremde Dame. Seltsam, Nowikow. Sehr, sehr seltsam. Sie sagten, dass der Regierungsrat... Ja. Eine Stunde später kam Herr Regierungsrat Schibodojew wieder. Ja? Brachte mir meine Mappe mit den Protokollen zurück und entschuldigte sich. Ach. Er hätte die Mappe versehentlich mit seinen Akten an sich genommen. Das ist ja... Ich weiß aber, dass die Mappe nicht auf meinem Schreibtisch gelegen hat. So. Sie liegt nie bei mir auf dem Schreibtisch. Nie, nie. Ich lege sie immer in die Schublade. Schublade, ja, ja. Das ist allerdings merkwürdig. Ja, ich möchte sagen, es ist so merkwürdig, dass es in dieser zurzeit politisch außerordentlich gespannten Atmosphäre Petersburgs unsere höchste Aufmerksamkeit verdient. Nach allem, was Sie mir soeben erzählt haben, scheint es so, als ob sich Herren anderer Ministerien in unerlaubter Weise über Vorgänge in unseren Ministerien informieren möchten. Ja, Iwan Andrejewitsch, das könnte sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es heute das vierte oder fünfte Mal, dass einer der Herren von drüben unter einem Vorwand zu mir kam, sich die Zähne entzweischwatzte und blieb, wenn ich aus dem Zimmer gerufen wurde. Das ist ja... Den Assessor Rutenspitz traf ich einmal in meinem Zimmer an. Den Rutenspitz? Ja, als er gerade Akten auf meinen Tisch zurücklegte. Nicht mal. Er behauptete, er hätte sie bei einer ungeschickten Bewegung heruntergestoßen. Und das alles sagen Sie mir jetzt? Das alles sagen Sie mir so nebenbei? Und Sie sagen mir das mit einer Nonchalance, es handelt sich um etwas völlig Belangloses? Ich verstehe Sie nicht, Nowikow. Wie man so unbekümmert sein kann. Also ich bin ehrlich entsetzt über Sie. Sie lassen es geschehen, dass man in unseren Akten herumschnüffelt und womöglich Einsicht in unsere Protokolle nimmt? Erlauben Sie bitte, Iwan Andrejewitsch. Ich habe es durchaus nicht geschehen lassen. Aber ich musste es geschehen lassen. Was sollte ich denn machen? Es ist doch für mich eine unangenehme Geschichte. Es kann noch eine sehr unangenehme Geschichte für Sie werden. Eine äußerst unangenehme Geschichte. Und womöglich auch für mich. Allerdings für mich noch lange nicht so unangenehm wie für Sie. Immerhin sollte Exzellenz eines Tages merken, dass andere Ministerien über bestimmte und mit höchster Diskretion zu behandelnde Vorgänge in unserem Ministerium informiert sind. Und sollte sich erweisen, dass diese Informationen nur aus meiner Abteilung stammen können, dann wird nicht nur der Assessor Nowikow zitiert, sondern auch ich. der geheime Legationsrat Chabrin. Und wenn ich dann Exzellenz berichte, was Sie mir erzählt haben, wird es heißen, wie konnte das passieren? Wie war so etwas möglich? Sorgen Sie denn nicht genug dafür, dass Ihr junger Mann, dieser Assessor Novikov, mit der notwendigen Strenge zur Erfüllung seiner amtlichen Dienstpflichten erzogen wird? Ja, so wird es dann heißen. Und ich stehe dann da. Es tut mir leid, Iwan Andrejewitsch. Aber zum Henker nochmal, ich habe Ihnen schon des Öfteren gesagt, Novikov, dass mir Flüche und ordinäre Redensarten aufs Heftigste zuwider sind. Ich lege Wert auf tadellose Umgangsformen. Entschuldigen Sie, Iwan Andrejewitsch. Auch Ihre Anrede dürfte in diesem Augenblick, da ich Sie tadeln muss, nicht recht angebracht sein. Ich bin sogar gehalten zu sagen, diese Anrede ist eigentlich niemals recht angebracht. Sie sind noch ein sehr junger Mann und ich bin ein sehr alter, ich meine ein alter, also will sagen ein älterer Mann. Und vor allem bin ich Abteilungschef. Verzeihen Sie gütigst, Herr Legationsrat. Ich bin geheimer Legationsrat. Herr geheimer Legationsrat. Also gut. Also zur Sache. Was wollte ich Ihnen denn noch sagen, Novikov? Ich wollte Ihnen doch noch etwas sagen. Ich weiß, mir geht immer so viel durch den Kopf. Meine dienstlichen Aufgaben und meine persönlichen Sorgen. Ich meine, natürlich gehören die nicht hierher und außerdem habe ich gar keine persönlichen Sorgen. Ich bin sehr glücklich verheiratet, meine Frau, ich meine, ich führe ein harmonisches Familienleben und meine persönlichen Sorgen sind eigentlich nur die Sorgen, die ich mir um einen Freund mache. Ja, der, wie soll ich mich ausdrücken, der also diesen bitteren Kelch leert, der... Ja, der das unglückliche Opfer einer weniger glücklichen Häuslichkeit ist. Aber wie gesagt, das gehört ganz und gar nicht hierher, nicht? Das gehört nicht. Ja, was wollte ich Ihnen denn nur noch sagen? Also, sagen Sie mir doch, Novikov, was ich Ihnen sagen wollte. Wo sind wir denn stehen geblieben? Bei dieser für Sie unangenehmen Geschichte. Für mich unangenehm? Wieso für mich? Ich sagte Ihnen doch, dass ich mich um einen Freund sorge. Oder glauben Sie, dass etwa ich selbst das? Gottes, was rede ich denn da? Was war's denn? Ach, natürlich, die unangenehme Geschichte, die Sie mir eingebrockt haben. Ich muss Ihnen leider sagen, Novikov, Sie haben sich da unerhört leichtfertig benommen. Ja, Sie haben sich einer unverantwortlichen Leichtfertigkeit schuldig gemacht, der man sich in diesem Ministerium einfach nicht schuldig machen darf. Bitte, Herr Geheimer Legationsrat, ich glaube nicht, dass man mir den Vorwurf der Leichtfertigkeit machen kann. Hä? Sehen Sie, die Herren, und es waren beinahe immer Herren höherer Rangstufen, kamen zu mir und zogen mich in liebenswürdiger Weise ins Gespräch. Aber die Herren, die zu Ihnen kamen, gehören nicht zu unserem Ministerium. Also verhält man sich Ihnen gegenüber so, wie man sich Vertretern einer fremden Macht gegenüber verhält. Höflich, korrekt, kühl, distanziert. Man lässt sich weder einwickeln noch einschüchtern und auf gar keinen Fall schenkt man ihnen auch nur das mindeste Vertrauen. Ja. Gewiss. Aber ich konnte Sie doch nicht gut aus meinem Zimmer weisen, wenn ich hinausgerufen wurde. Junger Mann, Sie sind hier nicht Beamter irgendeines Ministeriums, sondern Beamter des ersten Ministeriums gewissermaßen. Und für die Beamten dieses Ministeriums ist diplomatische Geschicklichkeit die vornehmste Tugend. Wenn Sie hier bleiben und weiterkommen wollen, ist es notwendig, dass Sie die hohe Kunst der Diplomatie also beherrschen lernen. Ich glaube, dass ich mit aller Bescheidenheit sagen kann, dass Sie hier bei mir in der besten Schule sind. Ja, sicher, Herr Geheimer Legationsrat. Und wenn ich geahnt hätte, dass Sie dieser Geschichte eine solche Bedeutung beimessen... Ja, ich gebe zu, dass Sie nicht zu übersehen vermögen, welche Folgen Ihr unbedenkliches Verhalten möglicherweise haben kann. Selbstverständlich darf ich Sie nicht über Dinge unterrichten, die streng geheim bleiben müssen. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass Exzellenz über gewisse politische Akzentverschiebungen im Kronrat überaus besorgt ist. Akzentverschiebungen, die eine verhängnisvolle politische Entwicklung anbahnen können. Ach. Ja. Exzellenz muss also bemüht sein und noch dazu an allerhöchster Stelle bemüht sein, ja? dieser drohenden Machtverschiebung mit allen Mitteln zu steuern. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, Nowikow, wie viel der Gegenseite daran gelegen sein wird, sich über die von Exzellenz unternommenen Schritte zu informieren. Ja. Nun bedauere ich natürlich, nicht beim ersten Verdacht sogleich zu Ihnen gekommen zu sein. Ja. Das war ein Fehler, Nowikow. Sobald ich einen Verdacht habe, setze ich alles daran, der Sache auf den Grund zu kommen. Ja. Ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Ich nicht. Ich will Gewissheit haben. Und ich werde sie. Ich werde sie erwischen. Koste es, was es wolle. Ich werde sie. Und dann werde ich ihr sagen, wie schändlich, wie verächtlich ihre Lügereien, ihre Heimlichkeiten sind. Ich werde ihr sagen, dass wenn eine Frau einmal anfängt, so weit zu gehen, dass... Wie? Was sagte ich denn da eben? Ich glaube... wovon sprachen wir denn? Von Ihrem Verdacht. Wirklich? Was? Habe ich davon gesprochen? Was sagte ich denn? Sie sagten... Ja? So ungefähr, dass man alles daran setzen sollte... Ja? Sich Gewissheit zu verschaffen, ja? und die Herren hier beim Spionieren zu erwischen. Ach, die Herren. Natürlich muss man das mit höchster diplomatischer Delikatesse machen. Ne? Sie dürfen die Herren nicht durch ihr Benehmen warnen. Sie müssen völlig überlegen sein, nicht leidenschaftslos, beherrscht. Nicht einen Augenblick lang die Nerven verlieren. Undurchschaubar sein, ruhig. Schon 6 Uhr? Ja, 6 Uhr. Das ist ja schrecklich. Ja, dann darf ich keine Zeit mehr verlieren. Ich muss nämlich heute etwas früher gehen, Nowikow. Für den Fall, dass jemand fragen sollte, ich habe dienstlich noch etwas zu erledigen, ja? Mein Lieber, bitte, gehen Sie doch bitte zum Portier. Er soll sofort einen Schlitten für mich holen. Gern, Iwan Andrejewitsch. Soll ich warten, Eure Hochwohlgeboren? Nein. Da. Brauchst nicht herauszugeben. Gott segne Sie, Euer Hochwohlgeboren. Wenn Euer Hochwohlgeboren einen Schlitten haben wollen, ich habe meinen Standplatz an der Wosnjesensky-Brücke. Gut. Ja, ey. Seht jemand in der Tordurchfahrt? Das heißt, ich kann es mir eigentlich nicht denken, dass sie... Ich möchte aber doch wissen. Verzeihen Sie. Ja? Oh, pardon. Ich habe Sie erschreckt. Nein, durchaus nicht. Doch. Ich habe Sie erschreckt. Es ist auch gar kein Wunder, dass Sie erschrocken sind. Wer erschrickt nicht, wenn er abends in einer dunklen, unbelebten Straße plötzlich von einem Unbekannten angeredet wird? Na ja. Es tut mir leid, mein Herr. Wirklich. Ich hoffe, Sie werden entschuldigen, dass ich Sie einfach anrede, aber ich sah Sie hier in der Tordurchfahrt dieses Hauses stehen und... Und? Es ist nur, weil ich... bitte verstehen Sie... Verzeihen Sie, dass ich Sie belästigt habe. Guten Abend. Komischer Mops. Nun könnte sie aber endlich kommen. Hey, Entschuldigen Sie, wenn ich nochmals, aber ich wende mich noch einmal an Sie, weil ich, ja, ich habe eine Bitte. Ja? Bitte, missverstehen Sie meine Bitte nicht. Es ist ein ganz menschliches Anliegen. Ich sage das nur, weil Sie nun vielleicht denken können, ich wollte Sie um Geld anpumpen. Nein, nein, denke ich nicht. Ich sehe doch, wen ich vor mir habe. Ja, gewiss, Sie haben recht. Es war natürlich töricht, so etwas überhaupt anzunehmen oder zu sagen. Ich fürchtete nur, weil ich von einer Bitte sprach. Das heißt, eigentlich ist es eine Frage. Also, bitte, fragen Sie. Ja. Ich möchte Sie ganz offen fragen, haben Sie hier nicht eine Dame vorbeigehen sehen? Ich habe hier mehrere Damen vorbeigehen sehen. Natürlich. Verzeihen Sie, ich bin ein bisschen verzwirrt. Ich meine eine Dame in einem Pelzmantel, in einem Waschbär. In einem Waschbär? Ja. Gewöhnlich trägt er einen braunen Samthut mit Schleier. Nein, habe ich nicht gesehen. Nicht? Ja. Dann entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie behelligt habe. Guten Tag. Bitte, mein Herr. Keine Ursache. Nun wird es aber Zeit, meine Teuerste. Ich friere hier sonst fest. Bei solcher Kälte lässt man niemanden warten. Ach du großer Gott. Ich wende mich noch einmal an Sie, mein Herr. Obwohl es Ihnen vermutlich merkwürdig erscheinen wird. Es wird deshalb am besten sein, wenn ich Ihnen alles erkläre. Aber bitte haben Sie keine Angst, dass ich Ihre Zeit unnötig in Anspruch nehmen möchte. Ich werde mich ganz kurz fassen. Also, ich suche eine Dame. Ja, das haben Sie schon gesagt. Ich merke, Sie sind ungeduldig, junger Mann. Verzeihen Sie, dass ich junger Mann gesagt habe. Selbstverständlich wollte ich Sie damit nicht kränken. Ich meine, dieses junger Mann nur im Vergleich zu mir. Ich bin alt. Ich bin nicht alt, aber immerhin, ich bin älter als Sie. Ach, nun kommen Sie doch bitte zur Sache. Gewiss. Entschuldigen Sie also. Ich suche also eine Dame. In einem Waschbär und einem braunen Samthut mit Schleier. Richtig, jawohl. Und diese Dame, und wenn ich Dame sage, dann meine ich damit, dass sie wirklich eine Dame ist. Sie verstehen? Ja. Eine Dame aus bester Familie, mit der auch ich sehr gut bekannt bin. Ich selber habe leider keine Familie. Ich bin Junggeselle sozusagen. Ja, und was ist nun mit der Dame? Ja, also stellen Sie sich vor, diese Dame. Wissen Sie zufällig, wer hier in diesem Hause wohnt? Hier wohnen viele. Sicherlich. Sie haben vollkommen recht. Ich merke, dass ich mich wieder sehr ungenau ausgedrückt habe. Entschuldigen Sie bitte. Diese Dame geht nämlich des Öfteren in dieses Haus. Das habe ich von der Köchin erfahren. Und ich weiß, dass sie auch jetzt in diesem Hause ist. Die Dame oder die Köchin? Nein, die Dame. Die Dame, natürlich die. Die Dame, mit der ich hier zusammentreffen möchte, um ihr einmal klarzumachen, wie ungehörig, um nicht zu sagen, wie unanständig es von ihr ist, ihren Gatten so zu belügen, Heimlichkeiten vor ihm zu haben. Wie soll ich mich ausdrücken? Sie verstehen. Nun verstehe ich Sie. Die Dame ist Ihre Frau. Ja, nein. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Nein. Ich tue das nicht für mich. Ich tue das für einen Freund. Der Mann dieser Dame wartet da drüben auf der Wosnesienski-Brücke. Er möchte sie hier gewissermaßen in flagranti ertappen. Aber er kann sich nicht selbst entschließen. Nicht? Deshalb liege ich hier auf der Lauer. Ich habe sie nämlich schon längst in Verdacht gehabt. Und es scheint tatsächlich zu sein, dass sie das... Naja, wenn ich Ihnen helfen kann. Ja, Sie können es. Als ich Sie in der Tordurchfahrt hier stehen sah, da dachte ich, ob Sie nicht, ich habe leider nicht das Vergnügen, Sie zu kennen, aber ich dachte, wenn Sie vielleicht... Na, warum reden Sie nicht weiter? Was dachten Sie? Ich dachte, wenn Sie Na? In der Spasskaja, in der Parallelstraße an der anderen Seite des Hauses warten würden, dann könnte mir meine, ich meine, könnte mir die Dame nicht entgehen. Das Haus hat nämlich einen zweiten Ausgang in der Spasskaja. So? Ja. Das wusste ich nicht. Ja, wir könnten es aber auch umgekehrt machen. Ich warte in der Spasskaja und Sie passen hier auf. Und wenn sie kommt, dann rufen Sie mich schnell oder halten Sie fest oder. Nein, wahrscheinlich ist es ein Unsinn, gerade Sie darum zu bitten. Gerade mich? Wie meinen Sie denn das? Ich? Oh. Nun gut, ich will ganz ehrlich sein. Als ich Sie hier stehen sah, da kam mir der Gedanke, ich überlegte... Warum ich hier stehe? Aber ich bitte Sie, das geht mich doch gar nichts an. Glauben Sie nicht, mein bester Verehrtester, dass ich womöglich Sie für den Betreffenden gehalten habe. Nein, bitte. Das brauchen Sie mir gar nichts zu sagen. Ich bin überzeugt, dass Sie nichts damit zu tun haben. Obwohl, im ersten Augenblick allerdings, ich meine, es wäre ja möglich gewesen, nicht? Aber wenn Sie mir sagen, dass Sie hier nicht auf eine Dame warten, nicht wahr? Oh doch, ich warte hier auf eine Dame, aber nicht auf Ihre Frau. Auf meine Frau? Woher? Ich wollte sagen, wie kommen Sie darauf? Ich sagte Ihnen doch, dass ich unverheiratet bin. Ach ja, richtig, das haben Sie gesagt. Und, ja. Und der Mann wartet auf der Wosnetsjenski-Brücke. Ja. Na ja, schön, also bitte, wenn Sie wollen, bleib ich hier stehen und pass auf. Und, ja. Und Sie gehen zum anderen Ausgang in das Baskaya. Ja, ich danke vielmals. Und wenn die Dame kommt, dann rufen Sie mich. Ja, oder nein. Pfeifen Sie. Können Sie pfeifen? Oh, Sie haben einen herrlichen Pfiff. Ja, gut. Danke, ich laufe jetzt zur Spasskaja. Allmächtiger. Nur eine Frage noch, junger Mann. Kennen Sie den Familiennamen jener Dame, auf die Sie hier warten? Selbstverständlich. Und auf jeden Fall ist es nicht der Ihrige. Sie kennen meinen Namen? Ich möchte wissen... Nun gehen Sie doch endlich in die Spasskaja. Sie kann ja durch den Hinterausgang entwischen. Ich möchte erst einmal wissen... Damit Sie beruhigt sind. Die Dame, auf die ich warte, trägt keinen Waschbär und hat keinen braunen Samthut auf, sondern sie hat einen Kreuzfuchsmantel an mit Kapuze. Ja. Na dann... Sagten Sie ein Kreuzfuchs mit einer Kapuze? Ja. Mit einer Kapuze? Den hat sie ja auch. Das ist ihr neuer Pelzmantel. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Sie hat ihn erst 14 Tage. Ach. Naja, das ist im Zufall. Sowas kommt vor. Ja, das wäre aber doch ein sehr... merkwürdiger Zufall. Merkwürdig? Warum merkwürdig? Kreuzfüchse gibt's in Petersburg genauso viel wie Waschbären. Ja, aber mit Kapuzen? Auch Kreuzfüchse mit Kapuzen zum Kuckuck. Hören Sie mal, junger Mann, Sie. Hier tun Sie. Sie. Also nun gut, ich merke, Sie sind nervös. Ich will es Ihnen nachsehen. Zu gütig. Bitte sagen Sie mir nur noch, ob Ihre Kapuze, ich meine, Ihre Dame, hier in diesem Hause wohnt. Nein, sie wohnt hier nicht. Im Übrigen kann es Ihnen doch ganz gleichgültig sein, ob sie hier wohnt oder nicht. Ja, sie ist also zu Besuch hier bei Verwandten oder Bekannten, nicht wahr? Natürlich, zum Teufel noch eins. Ja, etwa im zweiten Stock, bei der Familie eines Generals. Eines Generals? Ja, des Generals Suwarow. Verflucht. Was wollten Sie sagen? Ich? Oh, nichts, ich... Ach. Ich wollte sagen, dass meine Dame nicht bei den Suwarows zu Besuch ist. Aha. Aber was starren Sie mich denn so an? Ich bin nicht der Liebhaber Ihrer Frau. Ich stehe hier unten und Ihre... Die Dame ist da oben, wenn ich mit ihr... Also, überlegen Sie doch mal, dann würde ich doch jetzt mit ihr zusammen sein. Hören Sie zu, junger Mann. Ja? Lassen Sie uns vernünftig sein, ja? Wir müssen das klären, nicht? Ich werde Ihnen jetzt alles erzählen. Passen Sie auf. Die Frau meines Freundes ist mit den Suwarows verwandt. Und in letzter Zeit ist sie beinahe täglich bei Ihnen zu Besuch gewesen. Das heißt, sie ist hier zu Besuch gewesen, hier in diesem Hause. Ich ahnte nichts, ich war völlig arglos. Da treffe ich zufällig gestern seine Exzellenz. Und was muss ich hören? Die Suwarows wohnen gar nicht mehr hier. Vor ein paar Wochen schon sind sie umgezogen. Was? Das ist ja... Aber jeden Tag sagt meine Frau, die Frau meines Freundes selbstverständlich, mein Freund, der... Wartet auf der Wosniezienski-Brücke. Ja. Na, weiter. Weiter. Also, die Frau meines Freundes aber sagt jeden Tag, dass sie hierher ginge. Und sie geht auch immer hierher. Das hat mir die Köchin gesagt und von Exzellenz habe ich gehört, dass diese Wohnung hier von einem jungen Manne gemietet worden ist. Von einem gewissen Bobinitsin. Verdammt! Ja, Sie werden sich vorstellen können, wie mir zumute ist. Das kann doch nicht. Ich bin völlig durcheinander. Ich leere den bitteren Kelch, ich leere keinen Kelch, aber mein unglücklicher Freund, nicht wahr? Sagen Sie, wie heißt Ihre Frau? Naja, jene Dame meine ich. Wie heißt sie mit Vornamen? Glafira? Hä? Nein. Nein, nicht ganz. Nicht direkt Glafira. Wie heißt sie denn? Ja. Ihren Namen möchte ich... Ich kann ihn nicht sagen. Warum nicht? Meine Dame, ich will sagen, die Dame, auf die ich warte, heißt übrigens auch nicht Glafira. So. Ich kann mir da nicht zum Narren halten hier. Ich mach einfach Schluss. Die soll mich kennenlernen. Wie heißt der Kerl? Hä? Was sagten Sie? Welcher Kerl? Na, der da oben. Wer denn sonst? Ach so. Bobinitsin. Bobinitsin, aha. Woher wussten Sie eigentlich, dass sie Glafira heißt? Wieso? Ihre heißt doch gar nicht Glafira. Was soll denn diese dumme Frage? Also, Ihr ungezogener Ton, der ist durchaus nicht angebracht, junger Mann. Ach, zum Teufel noch eins. Kommen Sie mir jetzt doch nicht mit Anstandsregeln. Ich bin gerade in der richtigen Laune, um mit Höflichkeitsfloskeln um mich zu schmeißen. Am liebsten möchte ich alles kurz und klein schlagen. Sie sind ja rasend. Wir sollten einfach hingehen. Wohin? Zu diesem Himmelhund da oben, zu diesem Verehrowitsch Bombinizin. Nein. Oder wie er heißt. Nein. Los! Nein. Kommen Sie! Nein, das kann ich nicht. Das können Sie nicht? Ich denke, Sie sind verwandt mit den Leuten. Ja, aber die Suwarows wohnen doch gar nicht mehr hier. Aber das brauchen Sie doch gar nicht zu wissen. Sie hat Ihnen gesagt, dass sie zu den Suwarows geht und nun gehen Sie auch hin. Naja, gewiss, aber das sieht doch dann so aus, als ob ich... Sie behauptet dann womöglich, dass... Ja, was denn? Sind Sie solch ein Waschlappen? Erlauben Sie, junger Mann, ich bin kein Lappen, kein Wasch. Was fällt Ihnen denn ein? Ich sag's Ihnen schon, dass ich gar nicht meine Frau ist. Ihr Mann steht auf der Brücke. Ja. Also, meinetwegen ist sie nicht Ihre Frau, lausig Donnerwetter. Jedenfalls gehen Sie jetzt hinauf. Tun so, als wollten Sie Ihre Frau abholen und ertappen Sie bei diesem Wonnewitzin. Ja, was haben Sie denn davon, wenn ich Sie ertappe? Ich? Ja. Wieso? Hä? Ach, du Grundgütiger. Nun kommen Sie wieder damit an. Nun denken Sie wieder, dass ich mit Ihrer Frau... Anders kann ich mir aber Ihre Erregung nicht erklären. Ich soll hinaufgehen, weil Sie wissen wollen... Was will ich wissen? Gar nichts will ich wissen. Aber Wenn Sie Angst haben, dann gehe ich allein hinauf. Ja. Warten Sie in das Baskerjahr, damit sie uns nicht über die Hintertreppe entwischt. Na, vorwärts! Laufen Sie! Ja, wie reden Sie denn mit mir? Was denken Sie sich denn? Sie haben wohl vergessen, wen Sie vor sich haben. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, wen ich vor mir habe. Wer sind Sie überhaupt? Wie heißen Sie eigentlich? Das geht Sie gar nichts an. Gar nichts. Aber ich verbitte mir ganz entschieden mit allem Nachdruck Ihre Frechheiten, junger Mann. Das. Wenn Sie aus der Fassung gebracht sind, junger Mann, und ich glaube zu wissen, warum Sie aus der Fassung gebracht sind, dann dürfen Sie doch nicht den einfachsten Ton des Anstandes außer Acht lassen. Sie sind noch sehr jung, junger Mann. Und Sie sind schon sehr alt. Hä? Väterchen. Wie alt? Wieso bin ich alt? Ich bin noch gar nicht alt. Ich bin gar nicht alt. Ich bin auf dem Höhepunkt meines Vollbesitzes angekommen. Und geistig und körperlich. Na, dann beweisen Sie doch, dass Sie noch ein Kerl sind und kein gehörntes Walross. Was? Kommen Sie mit nach oben. Nein. Nein, nein, nein, nein. Ich will nicht. Also scheren Sie sich zum Teufel. Machen Sie, dass Sie fortkommen. Das könnte Ihnen so passen. Nein, junger Mann. Ich bleibe hier. Ich bin auch beteiligt. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Ja, das tue ich auch. Und wenn Sie hinaufgehen, dann gehe ich hinter Ihnen her. Ja, dann kommen Sie endlich. Ja, aber ich möchte Sie dringend bitten, sich in Ihrem Benehmen zu mäßigen. Psst! Leise! Ja. Ziemlich dunkel hier. Ja. Ja, die Beleuchtung ist recht mangelhaft. Wo bleiben Sie denn? Ich komme schon. Schnell, schnell. Hier ist es. Ich möchte nur wissen, warum Sie es so eilig haben. Nicht so laut. Es ist jemand in der Wohnung. Sie ist es. Ja, sie ist es. Wir läuten jetzt. Ja, läuten Sie. Ich? Ja, warum denn ich? Sie sind doch der Ehemann. Ich? Wie kommen Sie bloß darauf, dass ich der Ehemann bin? Ich bin der Freund des Ehemanns. Und der wartet auf der Brücke. Ja. Also, ihr Lachen ist ganz und gar deplatziert, junger Mann. Ist so, dann ist es. Na bitte, dann läuten Sie also, weil Sie der Freund des Ehemanns sind. Ach, lassen Sie doch selbst, Sie. Sie wollten doch unbedingt hier heraufgehen. Obwohl mir nicht klar ist, warum Sie sich hier einmischen. Aber es scheint offenbar doch so zu sein, wie ich vermutete. Ach, hören Sie doch bloß auf. Hä? Sie machen sich ja lächerlich mit Ihrer Eifersucht. Sie sind eifersüchtig. Ja, warum sollte ich denn eifersüchtig sein? Ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt, dass ich nicht der Geliebte Ihrer Frau bin. Es spricht aber alles dafür, dass Sie doch der Ehemann sind. Was? Ein schöner Ehemann sind Sie. Das Comme-il-faut eines Pantoffelhelden. Also ich verbitte mir das. Leise. Ich bin weder ein Ehemann noch ein Pantoffelmann. Im Gegenteil. Ich habe damals meinem Freund abgeraten, zu heiraten. Unzählige Male habe ich ihm gesagt, wozu willst du heiraten? Was fehlt dir denn? Du bist angesehen, wohlhabend, gesund und zufrieden. Und das alles willst du aufs Spiel setzen? Du willst dich abhängig machen von den Launen einer Frau? Ja, Sie haben recht. Man darf sich nicht abhängig machen. Ja. Sonst sitzt man eines Tages da und... Ja. Sie reden vernünftig, junger Mann. Aber was hat mein Freund geantwortet? Ich heirate, weil ich mich nach Familienglück sehne. Nun hat er sein Familienglück. Eine ist wie die andere. Der Satan soll sie alle holen. Ja, wirklich. Man kann den armen Menschen nur bedauern. Früher hat er die Ehemänner betrogen und jetzt ist er an der Reihe, den Kelch zu leeren. Das, also, hören Sie sich das an. Ja, hören Sie doch. Können Sie sich das ruhig mit anhören? Psst, nicht so laut. Na, warum läuten Sie nicht? Warum fahren Sie nicht dazwischen? Leise. Ich bin nicht sicher, dass sie es ist. Das, natürlich ist sie es. Wie können Sie denn das wissen? Warum regen Sie sich eigentlich auf? Was geht denn das alles überhaupt Sie an? Ich bin immerhin der Freund... Des Ehemanns auf der Brücke, dieses Herrn Iwan Andrejewitsch Schabrin, ich weiß. Was? Schabrin? Sagten Sie? Schabrin, ja. Wieso denn Schabrin? Durchaus nicht, Schabrin. Das ist ein unglaublicher Feigling, muss dieser Schabrin sein. Dass er nicht einmal die Courage hat, selbst herzukommen. Also das ist eine zu vornehme, zurückhaltende Natur. Ein Trottel ist er. Also ich, ein Esel. Ich dulde ein nicht... Ein Kamel, ein Hornvieh, ein Ochse mit Hörnern. Also Schwein. Ein Tropf, einen Apfel. Ein sentimentales Rührei. Hören Sie endlich auf. Hören Sie auf, einen Ehrenmann zu beschimpfen, der das Unglück hat. Einen Ehrenmann, ja. Dass ich nicht lache. Was? Ein übler Intrigant ist er. Eine verlogene Kanaille. Also Sie... Ein bestechlicher Subjekt. Sie... Wie können Sie so etwas behaupten? Oh, das habe ich von gewissen ihm nahestehenden Person. Sie ist es nicht. Seien Sie doch still! Ich habe es jetzt genau gehört, Sie. Sie ist es nicht. Ruhig! Es gibt keinen Zweifel mehr. Sie ist es nicht. Kommen Sie. Ich bleibe hier. Aber warum denn? Sie ist es doch nicht. Ja, wenn es ihre nicht ist, dann geht sie doch los. Ich bleibe. Kommt jemand? Ja, Sie kommen. Ja. Warum sind Sie denn weggelaufen? Sie sind ja auch weggelaufen. Mich geht's ja auch gar nichts an, aber Sie wollten sie doch überraschen und zur Rede stellen. Ihnen lag so viel daran, dass ich sie ertappe. Im Übrigen ist es ja gar nicht. Sie ist es. Wenn es die Ihre ist, dann gehen Sie doch wieder hinauf. Das tue ich auch. Warum gehen Sie denn mit? Ich denke, sie ist es nicht. Sie können mir nicht verwehren mit... Die Tür wird geöffnet. Ja. Jetzt kommen Sie. Hierher. Wir stellen uns hinter die Kellertür. Ja. Ziehen Sie die Tür lieber ganz zu, die könnten uns sonst sehen. Nein, die können uns nicht sehen. Es ist ja sehr viel zu dunkel im Treppenhaus. Also, sind Sie doch endlich mal still. Weißt du, in seinem Alter tanzt er nicht mehr gern. Ist auch zu korpulent geworden. Ich will ihn ja gerne mal kennenlernen. Ich weiß auch gar nicht, wie er aussieht. Oh, klein und rund. Ja. Weißt du, an ihm ist alles kugelrund. Sein Gesicht ist rund wie ein Vollmond. Seine Brillengläser sind rund und sogar sein Seehundbart hängt ihm rund um den Mund. Eigentlich wäre es besser, wenn ich über die Hintertreppe ginge. Hm? Warum? Hast du Angst, dass dir dein Mann nachspioniert? Ach, mein Mann, nein, der ahnt nichts. Der hat noch nie etwas gemerkt. Aber ich habe einen lästigen Verehrer, der mir überall hin nachrennt, wie ein Hund. Ja. Und ich kann ihn an seiner langen Nase herumziehen und tun und machen, was ich will. Ich werde und werde ihn nicht los. Ach, wenn ich bei dir bin, wird das wohl nicht wahren. Na, ich weiß nicht. Er ist ein ziemlich grober Klotz, aufdringlich und manierenlos. Und entsetzlich eifersüchtig. Ja. Ich habe manchmal richtig Angst vor ihm, wenn er mit seinem gesträubten Katerbart vor mir steht. Ja, bestimmt. Aber ich werde schon mit ihm fertig. Ich werde einfach sagen, du wärst mein Mann. Ja! Eine ganz fremde Dame. Mir völlig unbekannt. Ich habe mich nun überzeugt, dass sie es nicht ist und... Ich fürchtete zwar vorhin, dass ich... Aber ich weiß jetzt, dass... Ja, offenbar muss da ein Irrtum vorliegen. Ja, ein Irrtum, offenbar. Ja, ich bin natürlich sehr erleichtert, glücklich. Ja, ich bin auch sehr froh. Ja, dann... Nichts. Ach so, ja, dann bestünde eigentlich kein Grund mehr, sich hier weiterhin aufzuhalten. Nein. Ich werde nun... Oh, ja? Sie haben einen Handschuh fallen lassen. So, oh bitte bemühen Sie sich. Hier. Oh, Dank. Tausend Dank. Bitte. Das ist sehr liebenswürdig. Ich bin leider ein bisschen nervös. Kein Wunder. Für Sie ist ja die Geschichte noch schlimmer als für... Allerdings. Wieso? Was sagten Sie? Welche Geschichte? Ich verstehe nicht. Na ja... Bitte äußern Sie sich doch. Wollten Sie etwa damit andeuten, dass Sie glauben, es sei keine fremde Dame gewesen? Jedenfalls hat sie von Ihnen gesprochen. Von mir? Ich wüsste nicht. Ja, haben Sie das denn nicht gehört? Was? Korpulent, klein, kugelrund. Gewiss, ich bin etwas bauchig, aber ich meine, korpulent kann man wohl bei mir nicht sagen. Davon kann nicht die Rede sein. Sie scheinen sich einige Illusionen über Ihr Aussehen zu machen. Bitte? Sagen Sie mal, haben Sie denn keinen Spiegel zu Hause? Also es steht Ihnen nicht zu, junger Mann, solche Fragen an mich zu richten. Die Dame hat von Ihrem Gatten geredet und... Und das sind Sie. Also, streiten Sie es doch nicht mehr ab. Gesicht wie ein Vollmond, runde Brillengläser, Seehundsbart. Und das soll beweisen, dass ich hatte... Das ist ja lächerlich. Wer trägt denn heute keinen Vollmond? Ich meine, keinen Bart. Sie tragen ja auch einen Bart. Sie tragen einen gesträubten Katerbart. Ja. Also, warum wollen Sie es eigentlich nicht zugeben, dass sie Ihre Frau ist? Weil sie es nicht ist. Basta! Ich bin doch gar nicht verheiratet. Ich bin Junggeselle sozusagen. Ich bin der Freund von dem... Was? Sie sind der alte Ehemann auf der Brücke, der nie etwas gemerkt hat. Also Ihre Unverschämtheiten übersteigen allmählich das Maß dessen, was ein halbwegs gebildeter Mensch sich erlauben darf, junger Mann. Sie sind ein ganz manierenloser, grober Klotz, jawohl. Ihre Dame hat Sie sehr treffend charakterisiert. Meine Dame? Ich kenne ja die Dame überhaupt nicht. Ich habe sie ja niemals gesehen, nicht ein einziges Mal. Also merken Sie sich endlich, Ihre Frau interessiert mich gar nicht, überhaupt nicht. Ja, dann rennen Sie auch gefälligst nicht nach wie ein Hund. Haben Sie denn nicht gemerkt, dass Sie lästig sind? Ich glaube, Sie haben vor Eifersucht den Verstand verloren. Oh nein, ich nicht. Wer von uns beiden krankhaft eifersüchtig ist, haben wir ja gehört. Ja, ich sage Ihnen jetzt zum allerletzten Mal. Ich habe mit Ihrer Frau nicht das Allergeringste zu tun. Ja, weil sie nichts von Ihnen wissen will. Weil sie nur an ihrer langen Nase herumführt. Weil sie einen anderen hat. Ach, meinetwegen kann sie 10 andere haben. Sie sind ja der Ehemann. Was? Sie tragen ja das Geweih. Hören Sie mal, junger Mann. Ich würde Sie jetzt auf Pistolen fordern, wenn ich Ihrem unqualifizierbaren Benehmen nach nicht annehmen müsste, dass Sie gesellschaftlich weit unter mir rangieren. Und wenn Sie nicht ein hinfälliger Greis wären, Sie, dann würde ich Ihnen jetzt eine runterhauen. Oh, Sie taugen nicht. Sie wichtig. Flegel. Wurzelmann. Ungezogener Lippe. Wanze. Sie lausig. Sie. Es ist unter meiner Würde, mit Ihnen noch zu sprechen. Ja. Gehen Sie, Liebe. Sie haben sich schon genug lächerlich gemacht. Beinahe tun Sie mir leid. Und ich bedauere Sie, junger Mann. Sie sind außer Rand und Band, weil Sie verzweifelt sind. Ich kann Ihnen nachfühlen, wie Ihnen zumute ist. Wissen Sie, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, also ich würde meiner Frau... Naja, Ihre Sache. Ja, der Ansicht bin ich auch. Im Übrigen ist es gar nicht meine Frau. Ich bin der Freund, nicht wahr? Der Freund. Und damit basta. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Warten Sie. Herr Chabrin. Bitte? Ich? Ja. Ich heiße allerdings nicht Chabrin, aber immerhin. Was wünschen Sie von mir? Sie haben Ihren Handschuh wieder verloren. So. Ach, in der Tat. Hier ist er. Bitte sehr. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Es wäre doch schade gewesen, ein paar ganz neue Schweinslederne. Ja, das wäre ärgerlich gewesen. Sie wissen ja, dass diese Dinge nicht gerade billig sind. Nein, nein, gar nicht billig. Ich habe auch ein paar. Ach, interessant. Ich trage nur schweinslederne Handschuhe. Ich finde, Schweinsleder wärmt am besten. Unbedingt. Die Hände transpirieren, wie man so sagt, nur sehr leicht darin. Ja, richtig, richtig, ja. Das ist der Nachteil, aber... Tja, alles hat leider irgendeinen Nachteil. Ja, leider. Tja. Ja, ja, dann möchte ich mich nun verabschieden. Ich habe mich sehr gefreut. Es war mir ein Vergnügen. Ja, und... Und verzeihen Sie, wenn ich vielleicht, ich meine in der Nervosität da... Ich bitte Sie, natürlich muss ich um Entschuldigung bitten. Wollen Sie mir Ihre Hand geben? Sehr gern. Wir wollen keine großen Worte machen. Ein Händedruck von Mann zu Mann, das genügt, nicht wahr? Ja. Mehr braucht es nicht. Wir verstehen uns. Ja, guten Abend. Es war mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Gute Nacht, Herr Legationsrat. Was gibt es denn am frühen Morgen schon so Dringliches, Novikov? Ich habe Sie erwischt, Iwan Andrejewitsch. Was, Sie haben Sie... Wo? Wie? Ich verstehe nicht. Sie haben sie erwischt? Die Herren, die bei uns herumspionieren. Ach so. Die haben sie erwischt. Wie denn? Ich habe greifbare, unwiderlegliche Beweise in Händen. Wie sagten Sie? Ich sagte, dass ich gänzlich unwiderlegliche Beweise in... Ja. Das sagten Sie bereits, ja. Ja. Ja, aber darum geht es doch, Iwan Andrejewitsch. Sie sagten gestern... Gestern? Was hätte ich gestern gesagt? Dass wir alles daran setzen sollten, uns Gewissheit zu verschaffen. Ja, was haben denn Sie damit zu schaffen? Ich wollte mir Gewissheit verschaffen. Ja, aber Sie hat mich doch beauftragt... Ich habe Ihnen gesagt, oder ich weiß nicht, wann Sie es oder ein anderer... Jedenfalls habe ich gesagt, dass ich glücklich verheiratet bin, ne? Dass ich ein harmonisches Familienleben führe, ja? Ja, das haben Sie zu mir gesagt. Na, sehen Sie. Und dann haben Sie mich beauftragt, festzustellen, wer sich in unserem Ministerium aktenzwecks unerlaubter Kopien aneignet. Gestern? Ja, Herr Geheimer Legationsrat. Gestern, ja. Inzwischen. Ja, und was weiter? Mittlerweile habe ich gänzlich eindeutige Beweise gefunden. So, meinen Sie? Als Sie gestern weggefahren waren, Iwan Andrejewitsch, fand ich zufällig in einem der Protokolle, die Herr Regierungsrat Schibodojew versehentlich mitgenommen hatte, diesen Zettel. Ah, ein Zettel? Erlauben Sie bitte, dass ich vorlese. Nein, nicht nötig. Absolut nicht nötig. Geben Sie her. Bitte schön. Sehen Sie, Nowikow, mit den Beweisen ist das so eine Sache. Ich sagte Ihnen schon, dass ich sehr glücklich verheiratet bin, nicht wahr? Nach wie vor aufs Glücklichste verheiratet. Ich. Aber mein Freund, ich weiß nicht, habe ich das Ihnen erzählt oder einen anderen? Tja, mein Lieber, wenn ich diesem Freund irgendwelche Beweise verschaffen sollte, ich meine, für die Untreue seiner Frau, was meinen Sie wohl, was ich ihm sagen würde? Was meinen Sie? Ja? Sie würden sich weigern oder auch nicht. Genau das werde ich tun. Ich würde... wo ist denn der Zettel? Sie haben ihn, Iwan Andrejewitsch. Ach ja, richtig. Was soll denn das heißen? Das kann doch kein Mensch lesen. Das ist alles bis zur Unkenntlichkeit abgekürzt und überdies ist es völlig unleserlich geschrieben. Ach, finden Sie? Ich konnte es sofort lesen. Also bitte unterbrechen Sie mich nicht. Bevor ich etwas unternehme, muss ich diesen Wisch noch einer sehr gründlichen Prüfung unterziehen. Aber es ist doch alles ganz klar, Iwan Andrejewitsch. Was da steht, genügt völlig, um zu beweisen, dass man bei uns unerlaubte Abschriften gemacht hat. Ob das genügt, können Sie nicht beurteilen, junger Mann. Dazu braucht man eine reiche diplomatische Erfahrung, die Sie nicht besitzen. Aber naja, ich glaube, ich habe Ihnen das bereits in aller Deutlichkeit gesagt. Mit einem solchen Papierfetzen allein kann man nichts anfangen. Nun wollen Sie Exzellenz gar nicht davon unterrichten? Ha? Gestern sagten Sie doch, dass sich politisch unabsehbare Folgen daraus entwickeln können. Ja, gewiss. Was ich gesagt habe, entspricht auch natürlich den Tatsachen. Andererseits darf man auch die Bedeutung dieser Geschichte nicht überschätzen. Hm? Exzellenz ist ja schließlich sehr genau im Bilde, was gespielt wird und mit wem man es zu tun hat. Ich würde also Exzellenz absolut nichts Neues berichten, nicht wahr? Aber wenn Sie einen solchen Beweis in Händen haben... Also nun bin ich es aber satt! Überlassen Sie es gefälligst mir, ob ich einen Beweis in Händen habe oder nicht. Was ein Beweis ist, bestimme ich. Jawohl. Also. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Jawohl. Also. Lassen Sie mich bitte jetzt allein. Jawohl, Herr Geheimer Legationsrat. Tö. Dummkopf. Mich mit einer solchen Lappalie da. Wo ist denn der Zettel? Ach ja, hier. Beweise. Was sind schon Beweise? RIAS Berlin brachte in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Hessischen Rundfunk Die fremde Dame, ein Hörspiel von Max Gundermann nach Motiven Dostojewskis. Die Personen und ihre Darsteller waren Iwan Andrejewitsch Schabrin, Willi Trenk-Trebitsch, Stepan, Stefan Wigger, Bobjenitsin, Manfred Meurer, Die fremde Dame, Gisela Fackeldey, Nowikow, Klaus Herm, Ein Kutscher, Josef Wilhelmi. Aufnahmeleitung Dagmar Geschke, Schnitt Edith Dinter, Ton Klaus Krüger, Regie Ulrich Lauterbach. Die Produktion Die fremde Dame können Sie nachhören in unserem Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Weitere Informationen finden Sie unter hörspiel und feature.de. Im zweiten Teil der heutigen Sendung widmen wir uns ebenfalls dem russischen Schriftsteller Dostojewski. Hören Sie eine gekürzte Lesung des Rias aus dem Jahr 1962, ein ehrlicher Dieb aus den Aufzeichnungen eines Unbekannten. Eines Morgens, als ich mich gerade anschickte, in mein Amt zu gehen, trat Agrafena, meine Köchin, Wäscherin und Haushälterin, zu mir ins Zimmer und begann zu meiner Verwunderung ein Gespräch mit mir. Bis dahin war dieses schlichte Frauenzimmer so wortkarg gewesen, dass sie außer den paar Fragen täglich, was sie zum Mittagessen bereiten solle, seit 6 Jahren fast kein überflüssiges Wort gesprochen hatte. Ich wenigstens hatte bisher noch nie ein solches von ihr vernommen. »Also, Herr, ich komme jetzt«, begann sie auf einmal, »weil Sie doch die kleine Kammer vermieten könnten.« »Warum denn?« »Warum? Darum, weil doch sowas vermietet wird. Das weiß man doch, warum.« »Aber wer wird denn die mieten?« »Wer die mieten wird? Ein Mieter natürlich. Wer denn sonst?« »Aber dort, meine Beste, kann man ja kaum ein Bett unterbringen. Die Kammer ist doch so eng.« »Er kann dort am Fenster sitzen, nähen oder sonst was arbeiten. Er kann ja auch dort seinen Stuhl hinstellen. Er hat einen Stuhl, auch einen Tisch hat er. Alles hat er.« »Wer ist er denn?« »Ein braver, solider Mensch. Ich werde ihn auch verköstigen. Und für die Wohnung und Verköstigung werde ich 3 Silberrubel von ihm verlangen, monatlich.« Schon gleich am nächsten Tage erschien in meiner bescheidenen Junggesellenwohnung der neue Mieter. An Bekanntschaften habe ich so gut wie niemanden und ausgehen tue ich nur selten. In den 10 Jahren eines solchen Einsiedlerlebens hatte ich mich an Einsamkeit schon gewöhnt. Aber weitere 10 Jahre oder 15 Jahre oder vielleicht noch mehr solcher Einsamkeit mit derselben Agrafena und in derselben Junggesellenwohnung waren freilich eine ziemlich farblose Perspektive. Agrafena hatte nicht gelogen. Mein Mieter war ein wirklich solider Mensch. Aus seinem Pass ging hervor, dass er ein verabschiedeter Soldat war. Was ich freilich auch ohne Pass schon auf den ersten Blick an seinem Gesicht erkannt hatte, das ist leicht zu erkennen. Astafi Ivanovich, mein Mieter, war einer von den Wohlgeratenen unter seinen Standesgenossen. Wir kamen gut miteinander aus. Das Beste war aber doch, dass Astafi Ivanovich Geschichten zu erzählen verstand. Meist eigene Erlebnisse, die sich so im Laufe der Jahre angesammelt hatten. Bei der dauernden Langeweile meines Lebens war ein solcher Erzähler ein wahrer Schatz. Eine seiner Erzählungen machte auf mich einen nachhaltigeren Eindruck. Und so will ich sie denn auch hier wiedergeben. Und dazu auch, aus welchem Anlass er sie mir erzählte. Ich war einmal allein in der Wohnung. Sowohl Astafi als auch Agrafena waren in eigenen Angelegenheiten ausgegangen. Plötzlich hörte ich aus meinem Zimmer, dass jemand ins Vorzimmer trat. Wie mir schien, ein Fremder. Ich ging hinaus und tatsächlich stand im Vorzimmer ein fremder Mensch. Klein von Wuchs, und trotz der kalten Herbstzeit nur im Rock. »Was suchst du hier?« »Den Beamten Alexandrow. Der wohnt doch hier.« »Nein, den gibt's hier nicht, Brüderchen. Adieu.« »Wieso hat denn der Hausmeister sagen können, er wohne hier?« brummte der Besucher, sich vorsichtig zur Tür zurückziehend. »Mach, dass du hinauskommst, mein Lieber. Pack dich.« Am nächsten Nachmittag, als Astafi Ivanovich mir gerade meinen Rock anpasste, den er umarbeitete, trat wieder jemand ins Vorzimmer. Ich öffnete ein wenig die Tür. In diesem Augenblick nahm der gestrige Besucher vor meinen Augen meinen Pelz vom Kleiderhaken, klemmte ihn unter den Arm und verschwand im Nu aus der Wohnung. Agrafena sah ihm die ganze Zeit mit offenem Munde zu, tat aber vor Verwunderung nichts zur Verteidigung meines Pelzes. Astafi Ivanovich stürzte sofort dem Spitzbuben nach, kehrte aber schon nach 10 Minuten ganz außer Atem und mit leeren Händen zurück. Wie von der Erde verschluckt war der Dieb. Nun ja, das nennt man eben Pech haben, Astafi Iwanowitsch, sagte ich. Ein Glück noch, dass er Ihren Mantel nicht auch mitgenommen hat. Sonst hätte er uns ja völlig aufs Trockene gesetzt, der Spitzbube. Astafi Iwanowitsch war aber so bestürzt nach diesem Vorfall, dass ich vor lauter Verwunderung über ihn den Diebstahl fast vergaß. Er konnte es immer noch nicht fassen, wie das alles so hatte geschehen können. Alle Augenblicke hielt er in der Arbeit inne und begann von Neuem den Vorgang zu erzählen, wie er dort gestanden, wie man vor seinen Augen zwei Schritte von ihm entfernt den Pelz vom Kleiderhaken genommen hatte und wie es gekommen war, dass er den Dieb nicht hatte erwischen können. Tja, also, da hat man uns eben mal zum Besten gehabt, Astafi Iwanowitsch, sagte ich zu ihm am Abend, als ich ihm ein Glas Tee reichte, um ihn aus Langeweile zu einer abermaligen Erzählung der Geschichte vom gestohlenen Pelz anzuregen, die infolge der häufigen Wiederholung und der tiefen Anteilnahme des Erzählers schließlich sehr komisch zu wirken begann. Ja, Herr, das hat man wahrhaftig uns zum Narren gehabt. Auch für einen Unbeteiligten ist das ärgerlich. Und die Wut packt mich, wenn es auch nicht mein Kleidungsstück war, das abhandengekommen ist. Und meiner Meinung nach gibt es nichts Gemeineres auf der Welt als einen Dieb. Manch einer bekommt manches geschenkt. Aber solch ein Dieb stiehlt dir deine Mühe, deinen Arbeitsschweiß, deine dafür hingegebene Lebenszeit weg. Oh, so eine Gemeinheit. Pfui, man mag gar nicht darüber reden, so wütend kann es einen machen. Aber tut es Ihnen denn, Herr, gar nicht leid um Ihr Eigentum? Ja, es ist schon wahr, Astafi Iwanowitsch. Es würde mir weniger leid tun, wenn die Sache verbrannt wäre, aber sich so einem Dieb überlassen zu müssen, ist ärgerlich. Das will man nicht. Das fehlt noch, dass man's wollte. Freilich auch zwischen Dieben gibt es Unterschiede. Wissen Sie, Herr, ich habe einmal einen Fall erlebt, wo ich auf einen ehrlichen Dieb gestoßen bin. Wieso? Auf einen ehrlichen Dieb? Welcher Dieb ist denn ehrlich, Astafi Iwanowitsch? Ja, das ist schon wahr, Herr. Welcher Dieb kann denn ehrlich sein? So einen gibt's doch gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass jener, wie mir scheint, doch ein ehrlicher Mensch war, obschon er mal gestohlen hat. Er konnte einem aber doch nur leid tun. Wie war denn das, Astafi Iwanowitsch? Ja, das war, Herr, vor 2 Jahren. Es traf sich damals so, dass ich fast ein Jahr lang, etwas weniger als ein Jahr, stellungslos blieb. Aber schon vorher, als ich noch in Stellung war, hatte ich einen ganz verkommenen Menschen kennengelernt. Oh, ganz zufällig. In der Garküche. So ein armseliger Trunkenbold war's. So ein Streuner. Ohne Obdach. Ein Müßiggänger und Tagedieb. Früher war er irgendwo angestellt gewesen, aber schon vor langer Zeit des Suffes wegen davon gejagt worden. So ein ganz unwürdiger. Gekleidet war er schon, Gott weiß wie. Oft wusste man nicht, ob er noch ein Hemd unter dem Mantel anhatte. Alles, was er bekam, versoff er. Dabei war er gar kein Raufbold. Bewahre. War von Charakter bescheiden, immer freundlich, gutherzig und bettelte auch nicht. Schämte sich immer davor. Aber man sah doch selber, wie gern der arme Kerl trinken wollte. Und da spendierte man ihm eben was. Naja, und so kamen wir dann beide zusammen. Das heißt, er schloss sich mir einfach an. Mir machte das nicht viel aus. Aber was war das für ein Mensch? Wie ein Hündchen hinter einem her. Wohin du auch gehst, er folgt dir. Dabei hatten wir uns erst einmal gesehen. So ein Jämmerling. Zuerst wollte er nur mal übernachten. Naja, ich erlaubte es ihm. Ich sah, sein Pass war in Ordnung, der Mensch, soweit leidlich. Und danach, am nächsten Tage, rechnete er schon wieder damit, übernachten zu dürfen. Am dritten kam er schon auf den ganzen Tag, saß bei mir auf dem Fensterbrett und blieb dann wieder über Nacht. Nun ja, dachte ich, den hast du jetzt auf dem Halse. Gib ihm zu trinken, gib ihm zu essen. Und lass ihn auch noch übernachten bei dir. Jetzt hast du, der du selber arm bist, auch noch einen Kostgänger auf dem Buckel. Vor dem aber war er, so wie jetzt zu mir, zu einem anderen Angestellten gegangen, hatte sich dem angeschlossen und zusammen tranken sie denn auch immer zu, bis jener sich zu Tode soff und an irgendeinem Koma verstarb. Nun, mein Kostgänger hieß Jemelej, oder richtiger Jemeljan Iljitsch. Ich sann nun hin und her, was sollte ich bloß mit ihm anfangen? Ihn einfach fortjagen? Dazu tat er mir zu leid, so ein armseliger, verlorener Mensch, das Gott erbarm. Und so ein Stiller dazu, sitzt nur da so für sich allein und schaut dir bloß wie ein Hühnchen in die Augen. Ich meine, da sieht man wieder nur, wie der Suff einen Menschen verdirbt. Da überlegte ich so bei mir, wie soll ich ihm das nur sagen? Etwa so? Hör mal, Jemeljanuschka, geh nun deiner Wege. Bei mir hast du ja doch nichts zu tun. Bist nicht an den Richtigen geraten. Habe bald selbst nichts mehr zu beißen. Wie soll ich denn dann noch einen Kostgänger durchfüttern? Da saß ich nun und dachte, was er wohl tun werde, wenn ich ihm sowas sagte. Und da stellte ich mir das so vor, wie er mich lange ansieht, nachdem er meine Ansprache gehört, wie er lange da sitzt und kein Wort versteht, wie er dann endlich kapiert, vom Fensterbrett aufsteht, nach seinem Bündelchen langt. Ich sehe es noch deutlich vor mir, dieses Bündelchen in einem rotkarierten Tüchlein voller Löcher, in dem er Gott weiß, was überall mit sich herumschleppte, wie er dann sein Mäntelchen zurechtzieht, damit es anständiger aussieht und wärmer hält und auch damit man die Löcher nicht sieht. So ein zartfühlender Mensch war er. Und wie er dann zur Tür geht mit einem Tränenlein im Auge und auf die Treppe hinaustritt. Nun ja, man konnte doch den Menschen nicht ganz zugrunde gehen lassen. Er tat mir leid. Aber da musste ich gleich wieder denken, wie es mir selber wohl ergehen wird. Wacht mal, Jemeljanuschka, dachte ich so bei mir. Du wirst ja doch nicht mehr lange bei mir Feierabend machen können. Ich werde ja sowieso bald umziehen. Dann findest du mich nicht mehr vor. Jawohl, Herr. Ich musste meine Behausung verlassen. Damals lebte noch mein Brotherr, Alexander Filimonowitsch. Jetzt ist er verstorben, möge seine Seele in Frieden ruhen. Und der sagte zu mir, ich bin sehr zufrieden mit dir, Staffi. Wenn wir alle vom Gut wieder zurückkehren, werden wir dich nicht vergessen. Werden dich wieder anstellen. Ich war Hausmeister bei ihnen. Er war ein guter Herr. Aber er starb noch im selben Jahr. Nun ja, wie er also so weggefahren war, nahm ich meine Habseligkeiten, auch mal ein bisschen Geld, sagte mir, jetzt ruhst du dich erst mal ein bisschen aus. Und zog zu einem alten Frauchen, wo ich einen Winkel mietete. Denn sie hatte nur noch einen Winkel frei. Früher war sie irgendwo Kinderfrau gewesen, jetzt aber lebte sie für sich, erhielt eine Pension. Nun, und da dachte ich denn bei mir, so, jetzt leb wohl, Jemeljanuschka, lieber Mensch, jetzt wirst du mich nicht mehr vorfinden. Aber was glauben Sie, Herr? Ich kam gegen Abend nach Haus. Ich hatte nur einen alten Bekannten aufgesucht. Und was sehe ich als erstes? Jemeljej sitzt bei mir auf meinem Koffer. Das karierte Bündelchen neben sich sitzt in seinem Mäntelchen da und wartet auf mich. Und vor Langeweile hat er von der Alten ein frommes Büchlein genommen, hält es aber verkehrt in den Händen. Er hatte mich also doch gefunden. Mir sanken die Arme herab. Nun ja, dachte ich, jetzt ist schon nichts mehr zu machen. Warum habe ich ihn nicht früher fortgejagt? Und so fragte ich dir nur, hast du deinen Pass mitgebracht, Jemeljej? Ich setzte mich dann auch hin, Herr, und fing an nachzudenken, ob dieser obdachlose Mensch für mich nun eine große Belastung sein werde. Ich überlegte und kam zu dem Schluss, dass die Last alles in allem nicht sehr groß sein würde. Er muss doch essen, sagte ich mir. Nun, dachte ich, am Morgen ein Stück Brot und damit es schmackhafter ist, ein paar Zwiebelchen dazu. Um die Mittagszeit wieder Brot mit Zwiebeln. Am Abend Zwiebeln mit Kwas und zusätzlich noch etwas Brot, wenn er Brot haben will. Und wenn es ab und zu noch eine Kohlsuppe gibt, dann werden wir ja beide bis zum Hals satt sein. Ich bin kein großer Esser. Und ein Trinker isst ja, wie Sie wissen, so gut wie überhaupt nichts, wenn er nur seinen Kümmel oder Branntwein kriegt. Aber mit dem Trinken wird er mich ja noch um alles bringen, befürchtete ich schon. Aber da kam mir, Herr, plötzlich was anderes in den Kopf. Und das packte mich so, dass ich, wenn Jemelay mich jetzt verlassen hätte, meines Lebens nicht mehr froh geworden wäre. Ich hatte beschlossen, für ihn Vater und Wohltäter zugleich zu sein. Ich werde ihn, dachte ich, vor dem Verderben bewahren, werde ihm das Trinken abgewöhnen. Also wart einmal, dachte ich. Gut, Jemelay, bleibe hier. Aber dass du dich fortan brav hältst, aufs Kommandowort parierst. Und so malte ich mir denn weiter aus, wie ich ihn jetzt an eine Arbeit gewöhnen würde. Aber nicht zu hastig, mag er erst noch ein wenig bullen. Und inzwischen werde ich dich so ein bisschen beobachten und herauszufinden versuchen, wozu du, Jemelay, nun eigentlich begabt bist. Aber was sah ich? Ein ganz hoffnungsloser Mensch war er doch, mein Jemel Januszka. Nun, er hörte mir zu, lange. Dann seufzte er. Weshalb seufztest du denn, fragte ich ihn, Jemeljan Iljitsch. Ja, nur so, wegen nichts, Astafi Iwanitsch. Beunruhigen Sie sich nicht. Nun sagen Sie doch selbst, Herr, was soll man denn mit so einem Menschen noch anfangen? Dabei war er ein schlauer Bursche, weiß Gott. Er hörte mir wohl zu, wenn ich ihm Vernunft predigte. Hörte und hörte zu, aber dann muss es ihm doch zu viel geworden sein. Und wenn er dann merkte, dass ich böse wurde, nahm er sein Mäntelchen um und ehe man sich dessen versah, war er weg. Kannst dich bloß erinnern, wie er hieß. Den Tag über bummelte er dann herum und erst am Abend kam er betrunken heim. Wer ihm zu trinken gab und woher er das Geld dazu bekam, das mag Gott wissen. Meine Schuld war es nicht. Ja, wenn du doch, du verkommene Seele, sagte ich, so groß war meine Wut im Augenblick, wenn du doch wenigstens das Schneiderhandwerk erlernen würdest, schau doch nur, wie dein Mantel aussieht. Er ist ja nicht nur voller Löcher, du wischst nun auch noch den Flur mit ihm auf. Wenn du doch wenigstens eine Nadel nehmen und die Löcher stopfen würdest, wie es der Anstand verlangt, auch du, versoffener Mensch. Was soll ich Ihnen sagen, Herr? Er nahm auch wirklich eine Nadel in die Hand. Ich hatte das doch nur so aus Hohn gesagt. Er aber bekam es mit der Angst und nahm eine Nadel. Er zog sein Mäntelchen aus und wollte nun einen Faden einfädeln. Ich sehe ihm zu. Nun, man weiß ja, die Augen tränen, sind gerötet, entzündet, die Hände zittern und wie. Er fädelt und fädelt. Der Faden will und will nicht ins Öhr. Mag er ihn auch noch so anfeuchten und zusammendrallen und dann zielen, alles vergeblich. Schließlich gibt er es auf und sieht mich an. Nun, Jemelay, du wolltest mir wohl einen Gefallen tun. Wenn andere zugegen gewesen wären, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Ich hab dir das doch nur so gesagt, du einfältiger Mensch, zum Spott, als Vorwurf. Also Gott mit dir, wenn du nur von deiner Sünde abließest. Sitz hier meinethalb, tu bloß nichts Unrechtes, übernachte nicht im Treppenflur, mach mir keine Schande. Aber was soll ich denn tun, Astafi Iwanitsch? Ich weiß ja selbst, dass ich immer betrunken bin und zu nichts tauge. Nur Sie, mein Wohltäter, umsonst erzürne und wieder seine bläulichen Lippen zu zittern anfangen, und ein Tränlein über seine blasse Wange rinnt bis in die unrasierten Bartstoppeln. Und wie dann plötzlich mein Jemeljan in eine solche Flut von Tränen ausbricht, himmlischer Vater, da war mir doch als Schnitte ein Messer einmal so über mein Herz. Ach du gefühlvoller Mensch, darauf bin ich ja gar nicht verfallen. Wer hätte das wissen, wer erraten können? Nein, denke ich so bei mir, dich, Jemelay, muss ich wohl endgültig aufgeben. Bleib, wie du bist und verkomm wie ein Lappen. Nun ja, Herr. Was ist da noch viel zu erzählen? Und die ganze Geschichte ist ja so leer, so erbärmlich. Ist ja die Worte nicht wert. Das heißt, Sie, Herr, würden doch beispielsweise keine zwei halbe Groschen dafür geben, Ich aber hätte viel dafür gegeben, wenn ich viel gehabt hätte, nur damit all das nicht geschehen wäre. Ich hatte nämlich eine Reithose. Eine Holster Kuckuck, eine feine, wunderbare Reithose aus blau kariertem Stoff. Bestellt hatte sie bei mir ein Gutsbesitzer, der hergereist war, aber nachher nahm er sie mir nicht ab, sagte, ich hätte sie ihm zu eng gemacht, so war sie denn bei mir verblieben. Ich sagte mir, ein wertvolles Stück, auf dem Trödelmarkt würde man mir vielleicht 5 Rubel dafür geben, oder wenn nicht, dann kann ich daraus immer noch für Petersburger Herrschaften eine Hose schneidern, dann bliebe mir noch ein Schwänzchen zu einer Weste für mich. Für einen armen Menschen wie unser einer ist alles willkommen. Für Jemel Januschka aber war damals eine strenge, eine traurige Zeit angebrochen. Ich sah es doch. Den einen Tag trank er nicht, den anderen wieder nicht, den dritten auch nicht. Kein Branntwein kommt über seine Lippen. Er ist schon wie vor den Kopf geschlagen. Sitzt ganz trübselig da, stützt den Kopf in beide Hände. Kann einem leid tun. Ich denke noch so bei mir. Entweder hast du, Bursche, kein Geld, oder du bist von selber auf den Weg Gottes zurückgekehrt. Hast Basta gesagt und endlich Vernunft angenommen. Hab ja auch genug auf dich eingeredet. So war das damals, Herr. Es war gerade am Vorabend eines großen Feiertages. Ich ging zum Abendgottesdienst. Wie ich zurückkomme, sitzt mein Jemelei auf dem Fensterplatz betrunken. Schaukelt nur so hin und her. Aha, denke ich, bist also wieder so, Bursche. Ich musste etwas aus meinem Koffer holen. Da schau, die Reithose ist nicht mehr drin. Ich suche sie hier, suche sie da. Weg war sie. Ich durchwühle alles, sehe aber immer nur, dass sie verschwunden ist. Hast du nicht, Jemeljan, aus irgendeinem Grunde meine Reithose genommen? Du weißt doch, die ich für den Gutsbesitzer angefertigt habe. Nein, Stafi Iwanitsch, sagte er. Nein, ich habe sie nicht genommen. Welch ein Unglück. Wieder fing ich an, sie zu suchen, suchte und suchte. Nichts. Jemelei aber sitzt da und sein Oberkörper schwankt. Ich saß, Herr, vor ihm auf meinem Koffer, so vor ihm niedergeduckt und sah so mit einem Auge auf ihn. Hey, denke ich, und plötzlich fängt mir das Herz in der Brust zu brennen an und das Blut steigt mir zu Kopf. Plötzlich sieht auch Jemelei auf mich. Nein, sagt er hastig, Astafi Iwanitsch, ich habe Ihre Hose nicht. Sie glauben vielleicht, weil das... Aber ich habe sie nicht genommen. Wo ist sie denn geblieben, Jemeljan Iljitsch? Ich weiß es nicht, sagt er, ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Wie denn, Jemeljan Iljitsch? Dann ist sie also von selbst verloren gegangen? Kann sein, Astafi Iwanitsch, ich weiß es nicht. Ich aber sah ihn an und sah ihn nur an, dass er wohl verstand. Was sehe ich? Er steht auf, geht ans Bett und fängt dort an herumzuwühlen. Ich schweige still. Er kramt und kramt und spricht dabei. Hier nichts und da nichts. Wo mag dieses dumme Ding nur hingeraten sein? Ich warte ab, was nun weiterkommen wird, und was sehe ich? Jemelei kriecht unter das Bett. Da konnte ich nicht mehr an mich halten. Was sage ich, Jemeljan Iljitsch, was rutschen Sie denn da auf den Knien herum? Ich sehe nur nach, Astafi Iwanitsch, ob nicht die Hose hier irgendwo liegt. Was tun Sie, mein Herr? Aus Ärger sagte ich höflich Sie zu ihm. Und Herr, lohnt es sich denn, sich eines armen, einfachen Menschen wegen so abzumühen, auf den Knien herumzurutschen? Ach, Astafi Iwanitsch, das tut doch nichts. Irgendwo wird man sie doch finden müssen, wenn man sie sucht. Sagte ich, hör mal, Jemeljan Iljitsch. Was, Astafi Iwanitsch? Hast du sie nicht einfach gestohlen? Wie ein Dieb und Spitzbube. Aus Dankbarkeit für mein Salz und Brot, das ich dir gegeben habe? Sehen Sie, er wollte mich damit rühren, dass er auf den Knien vor mir auf dem Fußboden herummutschte. Nein, Astafi Iwanitsch. Und so wie er da lag, so blieb er noch lange unter dem Bett. Sehr lange. Endlich kam er wieder hervorgekrochen. Ich sehe ihn an. Ganz bleich ist der Mensch, wie ein Linn. Er stand auf und setzte sich wieder auf seinen Fensterplatz. Dort saß er wohl so an die 10 Minuten. Plötzlich steht er auf und tritt auf mich zu. Ich sehe ihn noch jetzt wie vor mir, schrecklich wie die Sünde. Nein, sagte er, Astafi Iwanowitsch, ich habe mir nicht erlaubt, Ihre Reithose an mich zu nehmen. Dabei zitterte er am ganzen Körper und auch seine Stimme zittert und er stößt sich mit zitterndem Finger vor die Brust, sodass ich selber Angst bekam und ganz wie angewachsen auf meinem Platz saß und mich nicht rührte. Nun, sagte ich, wie Sie wollen, Jemeljan Iljitsch, verzeihen Sie schon, wenn ich, dummer Mensch, Sie unnötigerweise verdächtigt habe. Und mit der Reithose lassen wir es gut sein. Verloren ist verloren, da ist nichts mehr zu machen. Aber wir werden ohne sie auch nicht untergehen. Jemele steht und steht und hört, was ich sage. Endlich setzt er sich. So saß er den ganzen Abend, ohne sich zu rühren. Ich ging schon zu Bett. Immer noch saß er auf demselben Fleck. Am nächsten Morgen, wie ich aufstehe, sehe ich, er liegt zusammengekrümmt in seinem Mäntelchen auf dem nackten Fußboden. Er hat sich wohl selbst so arg erniedrigt gefühlt, dass er sich nicht mehr aufs Bett zu kommen traute. Nun ja, ja. Seit jenem Vorfall mochte ich ihn nicht mehr. Das heißt, in den ersten Tagen war er mir sogar verhasst. Es war so, wie wenn beispielsweise mein leiblicher Sohn mich bestohlen und mir eine blutige Beleidigung zugefügt hätte. Ach, denke ich, Jemelei, und was glauben Sie, Herr Jemelei trank doch darauf an, die 2 Wochen lang ununterbrochen. Er war wie rasend geworden. Er trank sich zu Schanden. Morgens ging er fort und kam spät nachts heim. Und in diesen 2 Wochen habe ich auch nicht ein Wort von ihm gehört. Das heißt wohl, dass ihn selber damals der Kummer zernagt hat. Oder dass er irgendwie mit Sicherheit Schluss machen wollte. Endlich hörte er auf zu trinken, weil er schon alles vertrunken hatte. Und saß wieder bei mir tagsüber. Ich erinnere mich noch, er saß und schwieg 3 Tage lang. Auf einmal sehe ich, der Mensch weint. Also er sitzt da und weint, Herr. Und wie er weint. Das kam wie aus einem Brunnen. Und dabei schien er es gar nicht zu merken, dass er weinte. Es ist schwer mit anzusehen, Herr, wenn ein erwachsener Mensch weint. Dazu noch, wenn ein alter Mensch wie Jemelei vor Not und Traurigkeit zu weinen anfängt. Was hast du, Jemelei? Fragte ich. Er fuhr zusammen und erzitterte nur so. Nichts. Staffy Ivanovich. Aber weshalb sitzt du denn so da wie ein Uhu? Er begann mir leid zu tun. Sie meinen vielleicht immer noch jenes, aber ich habe mir nicht erlaubt, Ihre Reithose zu nehmen. Nun, wie du willst, Gott mit dir, Jemeljanuschka. Nein, bitte, Staffy Ivanovich, ich sehe doch ein, ich kann doch nicht länger bei Ihnen leben. Sie müssen mich schon entschuldigen, Staffy Ivanovich. Aber Gott mit dir, sage ich, wer kränkt dich denn, Jemeljan Iljitsch? Wer treibt dich denn hinaus? Ich doch nicht. Da will ich schon lieber von selbst gehen. Das bedeutete, er war gekränkt, der Mensch, und kam darüber nicht hinweg und konnte immer nur das Gleiche sagen. Ich sehe ihn an und er steht wirklich auf und zieht sein Mäntelchen an. Aber wohin willst du denn gehen, Jemeljan Iljitsch? Nimm doch Vernunft an, höre, was man dir sagt. Was willst du, hm? Wohin gehst du? Nein, bitte, verzeihen Sie schon, Astafi Iwanisch, halten Sie mich nicht zurück. Dabei weinte er schon wieder. Ich will schon lieber weggehen von der Sünde, Astafi Iwanisch. Sie sind jetzt anders geworden zu mir. Wieso anders? Ich bin ganz derselbe. Du bist ja wie ein kleines, unvernünftiges Kind. Du wirst ja allein einfach zugrunde gehen, Jemeljan Iljitsch. Nein, Astafi Iwanisch, wenn Sie jetzt weggehen, schließen Sie zuvor immer Ihren Koffer ab. Ich aber sehe das doch und muss dann weinen. Nein, lassen Sie mich schon lieber gehen, Astafi Iwanowitsch, und verzeihen Sie mir alles, was ich Ihnen während unseres Zusammenlebens an Kränkendem zugefügt habe. Und was glauben Sie, Herr? Der Mensch ging wirklich fort. Ich warte einen Tag, denke bei mir, er kommt am Abend. Nein, er kam nicht. Ich warte einen zweiten Tag, wieder nicht. Warte auch einen dritten Tag, wieder kommt er nicht. Endlich am 5. Tage, es tagte kaum, es war ein Feiertag, da knarrte die Tür. Jemelei kommt herein, ganz blau im Gesicht und die Haare voller Schmutz, als hätte er auf der Straße genächtigt und mager, war wie ein Kienspan. Zieht sein Mäntelchen aus, setzt sich zu mir auf den Koffer und sieht mich an. Was war ich froh, aber zugleich erhob sich doch ein Schmerz in meinem Herzen, schlimmer als je zuvor. Jemelei aber kam zurück. Es ist natürlich hart, einen Menschen in einer solchen Lage zu sehen. Da war ich denn recht lieb zu ihm, streichelte und tröstete ihn. Ich sagte, was bin ich froh, Jemeljanuschka, dass du wieder da bist. Wärst du ein wenig später gekommen, so hätte ich mich auch heute wieder auf den Weg gemacht, um alle Schenken abzuklappern auf der Suche nach dir. Ich gab ihm zu essen. Da sah ich denn, dass der Mensch vielleicht ganze 3 Tage nichts mehr gegessen hatte. Also war es doch Hunger gewesen, der ihn zu mir zurückgetrieben hatte. Ganz zärtlich wurde mir zumut, während ich ihm so zusah. Dem lieben Menschen. Warte einmal, dachte ich. Soll ich nicht selber schnell hinüberspringen zum Ausschank und eine kleine Herzstärkung für ihn holen, damit er die Trübsal vergisst und sieht, dass ich ihm nicht mehr böse bin, Jemeljanuschka? Ich brachte den Branntwein. Hier, sagte ich, Jemeljan Iljitsch, trinken wir auf den Feiertag. Er streckte auch schon die Hand aus. Er griff beinahe schon das Glas, aber da hielt er sich wieder zurück. Wartete ein Weilchen. Ich sehe, er führte schon an den Mund, seine Hand aber zittert so, dass er etwas verschüttet auf den Ärmel. Nein? Er führt das Glas wieder zum Munde, stellt es aber sofort zurück auf den Tisch. Was hast du denn? Aber nein, ich habe doch... Ostafi Ivanitsch, du willst nicht trinken? Wie? Aber ich habe doch... Nein, ich werde nicht mehr trinken, Ostafi Ivanitsch. Wie denn? Hast du dir vorgenommen, das Trinken ganz aufzugeben, Jemeljanuschka? Oder willst du bloß heute nicht? Er schweigt. Ich sehe ihn an. Nach einer Weile legt er den Kopf auf den Arm. Was hast du nur? Oder bist du am Ende krank, Jemelej? Ja, so fühle ich mich schlecht, Ostafi Ivanitsch. Dann brach schon der 5. Tag an. Er lag vor mir auf dem Bett. Es ging zu Ende mit ihm. Ich saß am Fenster, hatte meine Arbeit in den Händen. Der Schmerz um den liederlichen Menschen dort auf dem Sterbebett zerriss mir das Herz. Es war, als ob es mein leiblicher Sohn gewesen wäre, den ich sterben sah. Ich wusste, dass Jemelej mich jetzt anblickte, denn schon seit dem Morgen hatte ich bemerkt, dass der Mensch sich zusammennahm, etwas sagen zu wollen schien, aber sich nicht traute, wie man sah. Schließlich schaute ich ihn an und da sah ich, es lag eine solche Qual in den Augen des Ärmsten, der mit dem Blick an mir hing. Als er aber bemerkte, dass ich ihn betrachtete, da schlug er sofort die Augen nieder. Ostafi Ivanitsch? Was denn, Jemeluschka? Was meinen Sie, wenn man zum Beispiel mein Mäntelchen auf den Trödelmarkt brächte? Ob man dort wohl viel dafür bieten würde, Ostafi Ivanitsch? Ich weiß nicht, Jemeljan Iljitsch, sagte ich. Wenn du ihn hinbringen lassen willst, müsste man natürlich gleich 3 Silberrubel verlangen. Jemelej schwieg ein wenig. Darauf rief er mich von neuem. Ostafi Ivanitsch? Was denn? Fragte ich. Jemeljanuschka, verkaufen Sie das Mäntelchen, wenn ich gestorben bin. Beerdigen Sie mich nicht in ihm. Ich kann auch so liegen. Es ist doch immerhin noch ein Wertgegenstand. Könnte Ihnen zustatten kommen. Da krampfte sich mein Herz zusammen, Herr, wie ich es Ihnen gar nicht zu sagen vermag. Ich sehe, wie die Beklemmung der Sterbestunde an den Menschen herantritt. Wieder schwiegen wir. So verging wohl die Zeit einer ganzen Stunde. Ich sah von neuem zu ihm hinüber. Er schaute mich immer noch an. Aber wie sich unsere Blicke begegneten, schlug er wieder die Augen nieder. Von der Reithose, von jener, dass ich es war, der sie Ihnen damals weggenommen hat, Ostafi Ivanitsch. Schon gut, Gott wird dir's verzeihen, sagte ich. Jemeljanuschka, du arme Armselie, zieh hin in Frieden. Mir selbst aber, Herr, verschlug es den Atem. Die Tränen stürzten mir aus den Augen, wollte mich abwenden. Ostafi Ivanitsch? Ich sehe, Jemelej will mir noch etwas sagen, will sich aufrichten, bewegt die Lippen. Auf einmal wird er ganz rot im Gesicht, schaut mich an. Da sehe ich, er wird wieder blass, noch blasser. In einem Augenblick sank er zusammen. Der Kopf fiel nach hinten, er atmete noch einmal und gab damit Gott seine Seele zurück. Ein ehrlicher Dieb. Aus den Aufzeichnungen eines Unbekannten von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Übersetzung aus dem Russischen von E.K. Raschin. Mit Siegfried Schürenberg. Regie Rolf Purucker. Eine Produktion des RIAS aus dem Jahr 1962.